有个味道， 很多， 都 帮你记录住。 英文吗？ 对，英文，对，可以吗？还是你要写中文？ 我试试看吧，先看吧。 OK。 OK。 老 Knie wieder. Knie. Ja. Lau. Wenn Sie hier eine Monate bleiben, dann Sie können auch vietnamesische Vietnamese kommen. Come on. Dann hast du keine Knie mehr. Ja. So, wer hat irgendwelche Fragen? Ich gucke, wer liegt was an der Zunge. Ja, das so wegen die Sie haben so gesagt, wegen den Geist senken. Und ich möchte, dass Sie mehr deutlicher und klar erklären, wie die Geist senken war. Der Geist wird nicht sensitiv. Er fehlt die Klarheit des Objektes geht weg. Das Objekt der Meditation wird nicht mehr klar, obwohl der Geist bleibt beim Meditationsobjekt. In dieser vierte oder fünfte Stufe, diese Klarheit des Objektes ist nicht da. Deswegen, wenn das Objekt nicht klar ist, der Geist hat Tendenz zu senken. So wie schlafen. Es ist nicht Schlaf, aber es ist Tendenz des Geistes zu, und das Körper wird schwer, ja. Und Geist wird nicht sensitiv. Ja. Und man kann sich noch wohlfühlen, aber kein Shamatha, kein Vipassana. Ist, um Shamatha zu üben, ist ein Ansatz, sagen wir mal, mit sehr intensives und sagen wir mal vom Format her ein sehr intensives Retreat gut für Shamatha, oder ist eher gut, vielleicht weniger zu üben und stattdessen halt andere Sachen zu machen, oder ist das ja lehrerabhängig. Wenn man Shamatha meistern möchte, es ist notwendig für gewisse Zeit alles anderes vergessen und nur sich Meditation widmen. So habe ich selbst gemacht und so sollte man eigentlich machen. Aber wenn man nicht diese Gelegenheit hat, sollte man mindestens eine Stunde jeden Tag üben, dass es zur Gewohnheit wird, und dann, wenn es Gewohnheit wird, dann, wenn man Zeit findet für Shamatha, dann lieber mindestens ein paar Wochen nur sich Shamatha widmen. Was hat die Erreichung des Shamathas für eine Bedeutung, wenn man das Ziel erreicht hat? In der Mahayana-Tradition, Shamatha wird dann eigentlich, Objekt von Shamatha wird die Leerheit. Der Geist wendet sich an sich selbst. Dann Shamatha und Vipassana schmelzen zusammen. Das ist Mahayana-Lehre. Ja, aber in Theravada, es gibt immer Tendenz, Shamatha und Vipassana zu trennen. in Mahayana, weil eigentlich Objekt der Meditation ist Soheit, Ju. Deswegen Shamatha eigentlich schmelzt sich mit so wie Bifangsho, Tashen, Shishin, Lun und so weiter. Wenn der Geist sich bewegt, ist Vipassana. Wenn der Geist sich nicht bewegt, ist Shamatha. Und Shamatha, der Geist wendet sich an sich selbst. Und sozusagen, wenn Objekt da erscheint, dann es erscheint als, wie erklärt in diesem Buch, vielleicht kommen wir noch dazu, Vipassana heißt, wenn der Geist betrachtet die Eigenschaften des Geistes. Und Vipassana ist, wenn der Geist betrachtet die Eigenschaften des Geistes. Shamatha ist, wenn der Geist sozusagen kehrt an sich selbst und sieht sich selbst als Soheit. Wenn man den Shamatha erreicht hat und das nicht mehr praktiziert, das heißt, man kann nicht vergessen. Wenn man Jhana hat, genauso wie wenn man Shrotapanna wird oder Bodhisattva Bhumi erreicht hat, man kann nicht vergessen. Muss man nicht diese Shamatha aufrechterhalten? Man kann es nicht vergessen, weil diese Dhyana ist sehr starke Karma. Starke Karma kann man nicht vergessen. Auch wenn man nicht mehr Shamatha macht, wenn man will, später, man erinnert sich an diese an Objekt der Meditation und der Geist rutscht von sich selbst in diesen Objekt hinein. Das ist natürlich Vorteil von Shamatha. Weil wenn wir sterben, es gibt, bevor wir sterben, es gibt einen gewissen Zustand von Ruhe. In diesem Zustand von Ruhe, wenn man Shamatha hat, ist kein Problem. Der Geist geht selbst in Shamatha. Deswegen ist man ziemlich sicher. Entschuldige, können Sie mir nochmals sagen, wegen von dem Fall, meine Geist in sowas sinken ist und was machen Sie von Ihnen erfahren? Sie fragte, wenn man also beim Senken und wie kann man dagegen machen aus Ihrer eigenen Erfahrung? Denn wenn der Geist sinkt, dann muss man das Objekt der Meditation untersuchen und sich anstrengen, dass das Objekt wieder klar ist. Wenn das Objekt klar ist, der Geist kann nicht senken. Der Geist senkt nur, wenn das Objekt nicht klar ist. Ja, ist das? Deswegen muss man sich bemühen, mit Wille, Anstrengung, das Objekt zu untersuchen. Wenn man über Atmen meditiert, wo ist Anfang von Atmen, wo ist Mitte von Einatmen, Ausatmen. Bei mir sehr oft. Weil sie sollen sehr klar über Objekt der Meditation sein. Ja. Denn wenn sie nicht klar sind, deswegen man fängt nicht gleich mit Zen, so wie Michael hat gelernt erst, dann Gefühl von Körper und so, weil Zen, solange die Konzentration nicht sehr, sehr gut ist, es gibt kein Zen. Was für Zen? Dann sie lehren entweder Zen an Atmen betrachten oder Körpergefühle betrachten, aber das ist nicht Zen. Das ist nur Vorbereitung für Zen. Ja. Für Zen braucht man sehr starke Konzentration. Nur dann versteht man diesen objektlosen Zustand. Ja, wenn ich sowas singe und dann ich muss wieder nochmal so wie anfangen, immer wieder. Und die, dann zählen. Genau, ja. Zählen ist besser. Gerade wollte ich nochmal dazu fragen, Sie sagen, wenn man einmal Samadhi erreicht hat, dass man dann sehr leicht wieder Samadhi erreicht? Oder ist das natürlich, man kann das nicht vergessen. Dhyana, Samadhi. Samadhi gibt es viele Sorten. Wenn man Dhyana erreicht hat, Samadhi hat viele Bedeutungen. Samadhi heißt auch einfach Fähigkeit des Geistes zur Konzentration. Das ist auch Samadhi. Aber Samadhi heißt auch Dhyana oder Samapati. Samapati ist Erreichen von Zustand von Versenkung. Und dieser Zustand, mal man es erreicht hat, man kann es nicht vergessen. Es ist nicht möglich. Genauso, wenn man Nirvana unmittelbar erfahren hat, man kann es nicht vergessen. Auch wenn man ganze Leben schläft, man kann es nicht vergessen. Vergessen ist nicht das, was ich meine, aber wieder hineinzukommen, sagen wir mal, wenn man danach einen Unfall hat oder was und nicht mehr ohne Schmerzen sitzen kann zum Beispiel, kommt man trotzdem wieder problemlos ins Samadhi? Kommt. Aber natürlich, man kann sich nicht so wohl fühlen, weil die Schmerzen bleiben. Aber der Geist senkt in das Objekt. Diese Erfahrung ist da, dann er kann auch in Liegen Samadhi üben. Im Flugzeug auch. In jeder, aber die Tiefe von Samadhi wird nicht sehr tief. Nur also wenn selbst man, in Stufe 9 gibt es noch unterschiedliche Tiefen dann von Samadhi. Stufe 9 ist nur Fähigkeit von spontaner Anwesenheit des Geistes an dem Objekt. Dann, wenn man diese Fähigkeit hat, man kann in Dhyana gehen, alle Dhyana, die man sich wünscht, oder man kann Visualisationen üben, oder man kann Zen üben, man kann Dzogchen üben, man kann mit dem Geist alles machen, er wird sich anpassen an jede Situation. Und der Buddha ist immer in dieser Situation. Er bleibt immer in diesem Zustand. Sein Geist geht spontan zu dem Objekt, das er braucht. Ohne Bemühung. Und obwohl der Asanga erklärt diese 9 Stufen in dem Teil von Shravaka Bhumi, das mit Weg zu Arahat. Aber er erklärt das von dem Standpunkt von Training für Buddha eigentlich. Ich habe noch mal eine andere Frage, mehr von der Perspektive des Wissenschaftlers. Wie weiß... Lieber nicht Perspektive. Lieber ja. Mach richtig Meditation und nicht... okay, was möchtest du wissen? Wie kann man in Meditation Projektionen und, sagen wir mal, Halluzinationen unterscheiden von wahren Charakteristika des Objektes? Zum Beispiel, wenn man jetzt... In Samadhi kann es keine Halluzination geben. Samadhi ist unmöglich, dass Halluzination kommt oder sowas. Wie kann in Samadhi Halluzination kommen? Vielleicht gebe ich ein Beispiel. Wenn zum Beispiel... wenn man zum Beispiel in chinesischer Medizin oder sowas versucht, die Meridiane zu erforschen oder sowas und dann aber von jemandem hört, was weiß ich, die Farbe von dem und dem Meridian ist blau. Und dann findet man halt, dass der Meridian blau ist. Aber wie kann man dann sicher sein, dass er nicht, dass die Wahrnehmung nicht blau ist, das ist, weil man es gehört nur, hat? Oder? Das ist nur Mittel. Der Bauch, die Farbe kommt aus dem Geist. Diese Bilder alle kommen aus dem Geist. Wenn du das denkst, das kann auch nur Methode sein. Oder, Methode. Letztendlich von der medizinischen Wissenschaft her will ich ja auch wissen, was, wo geht dieser Meridian lang, was macht er, was hat er für Funktionen? Energie. Diese Energie, man, so wie wenn man über Chakra arbeitet, man stellt sich vor verschiedene Farben und man sieht diese Farben. Aber die Chakras sind da, die Energien sind da, aber die Farben helfen dazu, dass man sie klar sieht und unterscheidet. Dann in dem Fall ist es nur Methode. Methode. Aber es gibt ja auch, sagen wir mal, zum Beispiel einige vielleicht Qigong-Schulen, da kann she can maybe say something to that. Might disagree on the path of a particular meridian. I don't know about that. You have to ask her. Then, do you have a different schools of Qigong, for example, where meridians differ in their details? No. Chinese medicine, no matter what kind of school, the meridian is always the same. Because somebody told me, for example, that colon meridian goes here or something. But you say it goes here or something, I think, right? It's the large intestine. Large intestine, yeah. Uh-huh. And somebody said it goes here or something that I meant. But maybe they're wrong, on the lip, not on the side of the nose. But this kind of a... So I'm sure that person is wrong. Yeah, because I heard many people talking about meridian in different things, a very weird way. So I don't know. Actually, they talk about the yang time starting at 1 o'clock in the early morning, but it's totally wrong. So there are lots of incorrect information out there. That's the only thing I can say. And they said, well, the time should be starting at 12 o'clock or 1 o'clock. No, according to that is our culture. Because actually a baby was born at 11:05. Okay? It's considered was born as the next day. So it's our culture. So you cannot defend on that. And so far, I haven't heard anyone changing any meridian, except Chinese medicine talking about meridian different from Tibetan. Because according to Chinese medicine, meridian run this way, but Tibetan run on the side. So that's the only difference. So I never heard different spot. They might be talking about reflexive area, but not meridian. Meridian hasn't changed according to my understanding. Okay? Okay, that is a different problem. So let us do some recitation.